Jüngst kam in der TVRK drittmische Basketball-Gymnastik zur Welt, die bei den Basketballsportlern und Trainern, Nachwuchsspielern und Liebhabern sehr beliebt ist. Sie enthält umfangreiche Tätigkeiten für Fortbewegung, Richtungswechsel, unterschiedliche Angriffs- und Verteidigungstechniken, die im realen Wettkampf vorkommen. Ihre Musik ist eine Kombination von den herausragenden Faktoren des nationalen Rhythmus und den positiven Faktoren der modernen Musik und klingt heiter und gleichzeitig dynamisch. Nachdem im Jahre zu C82 1993 die Rhythmisch-Gymnastik für die Massen geschaffen wurde, entstanden in der TVRK gemäß den altersbedingten Eigenschaften die rhythmischen Gymnastiken für Kinder und Alte. Gegenwärtig werden die für die einzelnen Sportarten entwickelt.